Ding. Club Ding mit Florian. Und damit einen schönen Montagabend. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Heute geht's aus der kasachischen Provinz in die weltweiten Musikcharts mit diesem schönen Multiplatin-Remix von Sun Jones Roses. Hat Iman Beck es geschafft, in die internationale Spitze zu kommen, und heute ist er bei uns eine Stunde lang in the Mix. Los geht's mit Allerdark und der Vibe von White scheint Darkwave und elektronischen Postpunk so ein bisschen zu sein. Mit einem geilen Allerdark-Twist. Der Titel White gleich jetzt für euch als erstes. Und danach gibt es Norman Dün und Saku. Norman Düns neuestes Werk ist ein schöner Beitrag zu der ständig wachsenden Afro-House-Szene. Die ist ja global. Eigentlich stammt sie aus Südafrika. Ist so eine Mischung aus traditionellen afrikanischen Klängen mit moderner House-Music mit dabei. Also ein absolut gelungenes Stückchen gleich für euch im Clubding. Am Mikrofon ist der Florian. Servus. Club Ding. Jeden Montag ab 22 Uhr. We'll be right back. Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. Charlotte Moss und Step On. Schöner Dance-Track mit klassischen House-Vibes, bisschen Piano-Chords von der britischen DJ und Produzentin Charlotte Moss. Die hat ja übrigens ganz schön viel Support, wie zum Beispiel von Jamie Jones, der spielt ihre Musik in seiner Rod Robot Radio Show, hat Playlists und Charts mit ihr zusammen gemacht. Resident DJ ist sie bei Data Transmission Radio, moderiert dort ihre monatliche Radioshow, die heißt Mossy's Melders. Viele Gastauftritte auch, also auch auf Ibiza On Air. Richtig, richtig coole Nummer. Jetzt für euch in eurem Radio Fritz Kalkbrenner im Clubding with Coach Harrison und Playing Games schöner Feel Good House Anthem. Und danach gibt's für euch Blue Boy mit Remember Me im Kölsch Extended Remix. So, und Kölsch ist eine absolute Legende in Techno und House. Und sein Name hat überhaupt nichts mit Köln oder dem Bier zu tun, sondern ist tatsächlich der Nachname. Also K-O-L-S-C-H, aber dieses O mit dem Strich durch, ne? Kommt ja aus Dänemark, dänisches DJ und Produzenten. Ist also Kölsch eines von zwei DJ-Alias. Der andere ist Runa K. Hammertrack gleich in eurem Radio. unser Ding. Clubding. Jeden Montag ab 22 Uhr. Remember. unser Ding. Club-Ding. Club-Ding. Get cut. Don't get cut. Ihr hört CJ Jeff und Thinking About You. Extended Mix, geiles Tech-House-Nummerchen. Ihr hört das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix, jeden Montagabend on air für euch von 22 Uhr bis Mitternacht. Die neuesten Sounds aus House, EDM und Techno. Geht jetzt weiter mit Deep Friction und Holding, das ist so ein Tech-House-Weapon mit schönen catchy Vocals, flowing Drums, ist am Freitag erst rausgekommen. Danach habe ich Hot Swing und Lemonade für euch auflegen. Könnte so ein Peak-Time-Club-Cut werden. Hat definitiv Potenzial. Ich glaube, den hören wir öfters in nächster Zeit. Und Wolf Castle, kann ich jetzt schon mal vorher verraten, einer von zwei Tracks der neuen Four to the Floor EP. Gleich. Tell me baby what you Unser Ding. Unser Ding. Clubding. Jeden Montag ab 22 Uhr. With Castle, Bring It Back. Und das ist einer von zwei Tracks der neuen Four to the Floor EP von Dynamic Music. Das ist Solomons Label. In der heutigen Show, gerade Freitag ist das Ding rausgekommen. Sehr schöner, starker Trackaufbau. Treibt richtig schön, hat Spaß gemacht. Für euch jetzt in eurem Radio Dario Nunes und Cesar Sanchez mit Soul Dance. Dario Nunes ist eine feste Größe auf Ibiza, hat in seiner 30-jährigen Karriere mehrere Alben veröffentlicht, zahlreiche Preise gewonnen, ist in einigen der besten Konzertsäle der Welt aufgetreten und hat uns da eine super tanzbare Nummer jetzt abgeliefert. Dann gibt's die zweite Nummer, Fred Lennox, Backstage Dippin, zweiter Track, der Four to the Floor, Volume 39. Und Backstage Dippin von Fred Lennox ist so ein bisschen langsamer, schöner, grüblicher Growler, der in einem dunklen Raum Spannung aufbaut. Man spürt quasi, wie der Schweiß einem gerade eben von der Decke in Nacken getropft ist. Macht auf jeden Fall Spaß, gleich in eurem Radio. We can dance with our friends. We can dance in our minds where the music never ends. We can dance with our friends. We can dance in our minds where the music never ends. The hills, where the rhythm takes us higher. We can dance in the streets and up on the spires. As long as we've got house music, the night will never end. Unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. es gemerkt, wie die Schweißperle gerade von der Decke in euren Nacken reingetropft ist. Wir befinden uns in einem dunklen Club und da läuft dieser Banger von Fred Lennox Backstage Dripping. But no, ihr seid ja gar nicht im Club. Ihr seid ja vielleicht zu Hause, im Auto oder sonst wo. Und hört das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix für euch jeden Montagabend von 22 Uhr bis Mitternacht. Die besten Tracks aus EDM, House und Techno. Und jetzt geht's in die kasachische Provinz. Nein, da ist er schon lange nicht mehr. Da kommt er aber her. In die weltweiten Musikcharts hat er es geschafft. Mit seinem Multiplatin-Remix von St. John's Roses hat Iman Beck es geschafft, sich in die internationale Spitze reinzuspielen. Heute ist der 24-Jährige zu Gast bei uns im Clubding und hat uns eine 60 Minuten geile Mische geliefert. Jetzt für euch in eurem Radio. Come alive, dizzy feeling faded when you're by my side. drink a cup of coffee. Uh-huh. And you know it feels just, you know, just... What? Do you understand? It so feels so good. What do you mean? Dude, I know what it feels like. It feels so... just need a beat. Cause when I'm Sometimes my life feels like illusion, but I survive the confusion. Hold me now and never let me go. Still I cry for a solution. We only fight for revolution. The answer lies deep within my soul. We're always breaking la la la. We could be making la la la. We walk into the fire to fulfill a desire. We're breaking, breaking la la la. We're always breaking la la la. We could be making la la la. We walk into the fire to fulfill a desire. We're breaking, breaking la la la. Hard to live and say the words you're forgiven, right or wrong. No one holds the blame. Can we see a vision of ourselves clearly in rhythm with the eternity? We are all the same. We're always breaking la la la. We could be making la la la. We walk into the fire to fulfill a desire. We're breaking, breaking la la la. We're always breaking la la la. We could be making la la la. We walk into the fire to fulfill a desire. We're breaking, breaking la la la. People in the place to be. Are you listeners? Don't you know the time has come for you and me to understanding upcoming switch? So let us all reach the holy DJ. We start the new era for the next 1,000 years. Let us reach for the good, not for the worse. Cause it takes more than you and me to save everybody. Ladies and gentlemen, told so many times, just get your degree, boy. Had to draw within the lines, just follow the signs, boy. Stepping off, looking bootylicious and jingling. When you walk, I see it, baby girl. When you talk,

I'm married to you. Pero el que dice que pise el padrón y se levanta, vale la labura.